Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, 30. März 1789. Deinen Brief habe ich in dem Augenblicke erhalten, wo der meinige abging. Du hast mich sehr damit erfreut, was du von den Künstlern urteilst, stimmt mit meiner Erwartung überein. Wir müssen einander ja kennen. Ich fürchte, dass deine Bemerkung wegen gewisser Dunkelheit im Ausdruck wahr ist, und bei einigen Lesern fand ich sie auch schon bestätigt. Wieland hat manches nicht verstanden. Diese Dunkelheit tut mir darum besonders leid, weil sie einige vorzügliche Gedanken trifft, die ich in das möglichste Licht gesetzt wünschte. Wir wollen doch diejenigen durchgehen, die du ausgehoben hast. Erstens, das Kind der Schönheit empfangen. Ich will sagen, jedes Kunstwerk, jedes Werk der Schönheit ist ein Ganzes, und solange es den Künstler beschäftigt, ist es sein eigener einziger Zweck, so zum Beispiel eine einzelne Säule, eine einzelne Statue, eine poetische Beschreibung. Es ist sich allein genug, es kann für sich bestehen, es ist vollendet in sich selbst. Nun sage ich aber, wenn die Kunst weiter fortschreitet, so verwandelt sie diese einzelne Ganze in Teile eines neuen und größeren Ganzen, denn ihr letzter Zweck ist nicht mehr in ihnen, sondern außer ihnen. Darum sage ich, sie habe ihre Krone verloren. Die Statue, die einzeln gleichsam geherrscht hat, gibt diesen Vorzug an den Tempel ab, den sie ziert. Der Charakter eines Hektor, an sich allein schon vollkommen, dient nur als ein subordiniertes Glied in der Iliade. Die einzelne Säule dient der Symmetrie. Je reicher, je vollkommener die Kunst wird, desto mehrere einzelne Ganze gibt sie uns in einem größeren Ganzen als Teile zu genießen, oder desto verwickelter und üppiger ist die Mannigfaltigkeit, in der sie uns Einheit finden lässt. Wenn ich weiter hinten sage, der Zeus des Phidias neige sich in seinem Tempel zu Olympia, so sage ich nichts anderes als diese Statue, die für sich selbst ein Gegenstand der allgemeinen Bewunderung sein würde, hört auf, ihre Wirkung allein hervorzubringen, sobald sie in dem Tempel steht, und gibt nur das ihrige zu dem Totaleindruck von Majestät und sofort, der durch das Ensemble des ganzen Tempels hervorgebracht wird. Aber die eigentliche Schönheit dieser Stelle liegt in einer Anspielung auf die gebückte Stellung des olympischen Jupiter, der in diesem Tempel sitzend und so vorgestellt war, dass er das Dach hätte aufheben müssen, wenn er sich aufgerichtet hätte. Wer dieses weiß, dem wird durch meinen Ausdruck, er neigt sich, eine angenehme Nebenidee erweckt. Mir hat überhaupt diese gebückte Stellung des olympischen Jupiter immer sehr gefallen, weil sie so viel sagen kann, als hätte sich der Gott herabgelassen und nach der menschlichen Einschränkung bequemt, und alles würde unter ihm zusammenfallen, wenn er sich aufgerichtet, das heißt als Gott, zeigte. Zweitens, die seine Gier nicht in sein Wesen reißt. Jeder sinnlichen Begierde liegt ein gewisser Drang zum Grunde, den Gegenstand dieser Begierde sich einzuverleiben, in sich hineinzureißen, von der Lust des Gaumens an bis auf die sinnliche Liebe. Die sinnliche Begierde zerstört ihren Gegenstand, um ihn zu einem Teil des begehrenden Wesens zu machen. Drittens, der Leidenschaften wilden Drang in den Weltenlauf. Die moralischen Erscheinungen, Leidenschaften, Handlungen, Schicksale, deren Verhältnisse der Mensch im großen Laufe der Natur nicht immer verfolgen und übersehen kann, ordnet der Dichter nach künstlichen, das heißt, er gibt ihnen künstlich Zusammenhang und Auflösung. Diese Handlung begleitet er mit Glückseligkeit, jene Leidenschaft lässt er zu diesen oder jenen Handlungen führen, dieses Schicksal spinnt er aus diesen Handlungen oder diesen Charakteren und so weiter. Der Mensch lernt nach und nach, diese künstlichen Verhältnisse in den Lauf der Natur übertragen, und wenn er also eine einzelne Leidenschaft oder Handlung in sich oder um sich herum bemerkt, so leiht er ihr nach einer gewissen Reminiszenz aus seinen Dichtern dieses oder jenes Motiv, dieses oder jenes Ende. Das heißt, er denkt sie sich als den Teil oder das Glied eines Ganzen, denn sein durch Kunstwerke geübtes Gefühl für Ebenmaß leitet keine Fragmente mehr. Überall sucht er die Symmetrie, die ihn die Kunst kennengelehrt hat. Aber viertens, dieses Gesetz des Ebenmaßes wendet er zu früh auf die wirkliche Welt an, weil viele Partien dieses großen Gebäudes für ihn noch in Dunkelheit gestellt sind. Um also sein Gefühl für Ebenmaß zu befriedigen, muss er der Natur eine künstliche Nachhilfe geben. Er muss ihr gleichsam borgen. So zum Beispiel fehlte es ihm an dem nötigen Lichte, das Leben des Menschen zu überschauen und die schönen Verhältnisse von Moralität und Glückseligkeit darin zu erkennen. Er fand in seiner kindischen Einbildung Disproportionen, da sich aber sein Geist einmal mit dem Ebenmaße vertraut gemacht, so schenkt er aus dichtender Eigenmacht dem Leben ein zweites, um in diesem zweiten die Disproportionen des jetzigen aufzulösen. So entstand die Poesie von einer Unsterblichkeit. Die Unsterblichkeit ist ein Produkt des Gefühls für Ebenmaß, nachdem der Mensch die moralische Welt beurteilen wollte, ehe er diese genug überschaute. Fünftens, das Gleichnis der Schatten in des Mondes Angesichte und so weiter hat in meinen Augen einen ungemeinen Wert. Das menschliche Leben, sage ich in den vorhergehenden Versen, erscheint dem Menschen als ein Bogen, das heißt als ein unvollkommener Teil eines Kreises, den er durch die Nacht des Grabes fortsetzt, um den Zirkel ganz zu machen. Von Schönheit oder Kunstgefühl sich regieren lassen, ist ja nichts anderes als den Hang haben, alles ganz zu machen, alles zur Vollendung zu bringen. Nun ist aber der wachsende Mond ein solcher Bogen, und der übrige Teil, der noch fehlt, um den Zirkel völlig zu machen, ist unbeleuchtet. Ich stelle also zwei Jünglinge nebeneinander, davon der eine beleuchtet ist, der andere nicht, mit umgestürztem Lichte. Jenen vergleiche ich mit der beleuchteten Mondeshälfte, diesen mit der schwarzen oder, was eben so viel sagt, die Alten, die den Tod bildeten, stellten ihn als einen Jüngling vor, der ebenso schön ist als sein Bruder, das Leben, aber sie gaben ihm eine umgestürzte Fackel, um anzudeuten, dass man ihn nicht sehe, ebenso wie wir an den ganzen Ring des Mondes glauben, ob er uns gleich nur als ein Bogen oder als ein Horn erscheint. Ich habe in dieser Stelle ein Gleichnis Ossians in Gedanken gehabt und zu veredeln gesucht. Ossian sagt von einem, der dem Tode nahe war, der Tod stand hinter ihm wie die schwarze Hälfte des Mondes hinter seinem silbernen Horne. Diese ganze Strophe muss man überhaupt mit einer lebhaften Gegenwart des Hauptgedankens lesen, dass der Mensch in dem einmal das Gefühl für Schönheit, für Wohlklang und Ebenmaß rege und herrschend geworden ist, nicht ruhen kann, bis er alles um sich in Einheit auflöst, alle Bruchstücke ganz macht, alles Mangelhafte vollendet oder, was eben so viel sagt, bis er alle Formen um sich her den Vollkommensten nähert. Ich finde, dass es schwer ist, den Kommentator über sich selbst zu machen, schriftlich wenigstens. Im Gespräch würdest du mir bald meine ganze Vorstellungsart entlockt haben, indessen ist sie vielleicht doch in diesem wenigen enthalten. Nun noch geschwind von Geschäften, um den Beitschenposten zu tilgen, welches mir von dem Gelde, was mir Göschen zu zahlen hat, unmöglich wäre, da mir die Professor- und Magistergebühren mit dem Notwendigsten in meiner anderen Einrichtung allein über 150 Taler hinwegnehmen, bin ich auf ein Mittel gefallen, das mir sehr ausführbar scheint, wenn ich alle meine kleinen prosaischen Aufsätze selbst arbeiten, sowohl als Übersetzungen, schlechte und gute, zusammenschreiben lasse, so kommt ungefähr eine Summe von 25 bis 30 Bogen heraus. Wenn ich meine Gedichte sammle, bloß mit Weglassung der ganz und gar schlechten, so entstehen auch wohl 10 bis 12 Bogen. Würde mir nun pro Bogen ein Karolin bezahlt, so würde ich dann gegen 40 Karolinen einzunehmen haben. Nach dieser angestellten Berechnung schrieb ich an Crusius, ich wolle meine einzelnen prosaischen Aufsätze und Gedichte sammeln und in 3 Bändchen herausgeben. Ich verlange für den Bogen einen Karolin, aber unter der Bedingung sine qua non, erstens, dass sie mir bezahlt würden, wie ich ihm das Manuskript vollständig in die Hände stellte, und zweitens, dass sie erst auf künftige Ostern gedruckt und mir einen Monat vorher zum Durchsehen zugeschickt wurden. Dafür machte ich mich anheischig, ihm das Geld auf ein Jahr lang zu verinteressieren und ihm die ganze vorgeschossene Summe in Leipzig zu assignieren, sobald ich das Manuskript wieder aus seinen Händen verlangte um es durchzusehen. Dadurch ist der Buchhändler gegen alle Zufälle gedeckt. Ich mag leben oder sterben, und was diese Sammlung selbst anbetrifft, so brauche ich übers Jahr nur einen einzigen historischen Aufsatz von 12 bis 15 Bogen zu machen, um aus der Sammlung die mittelmäßigen wieder herauszuwerfen. Auf meinen Brief an Crusius habe ich noch keine Antwort, aber meine Aufsätze lasse ich auf jeden Fall schon abschreiben. Kontrahieren kann ich immer, und einen Verleger finde ich gewiss. Habe ich aber diesen, und das Manuskript ist vollständig und fertig, so kann ich oder du vielleicht noch besser, ohne Gefahr, Geld auf diese Ware aufnehmen. Schreibe mir in deinem nächsten Brief darüber. Auf deinen Aufsatz bin ich sehr begierig, ich glaube, dich zu ahnen, und deine alten Ideen über die Begeisterung mögen in diesem Aufsatz einen guten Platz gefunden haben. Mache, dass ich ihn bald habe, schicke, Schiller. Noch etwas zur Zugabe, jemand von hier, der viel Geschmack haben soll und viel Gefühl haben will, bekam auch die Künstler zu lesen. Ich hatte einige Zeit darauf Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. In den Künstlern, fing er an, habe ihm einiges, er akzentuierte, wie ich schreibe, recht wohl gefallen. Einiges aber nicht, und besonders, wo ein Unterschied zwischen Seele und Körper vorausgesetzt worden sei. Dieser jemand ist sehr materiell, musst du wissen. Die Verse, komme ihm vor, seien auch gut und fließend. Der Anfang des Gedichts habe ihm missfallen. Als ich fragte, warum, war die Antwort, die Ursache liege in dem Ausdrucke, »O Mensch, dieses Wort habe eine so hässliche Nebenidee« und so weiter. Ich wünsche, du schriebst mir über dieses Urteil und bezögest dich namentlich auf das, was ich dir hier anführte. Was ich damit will, sollst du einmal erfahren. Notabene, dieser Mensch wollte und sollte gewissermaßen und glaubte, mir etwas Angenehmes zu sagen. Er sagte mir selbst ein andermal, er habe ein so lebhaftes Gefühl für Schönheit der Poesie, dass er kaum widerstehen könne, das Buch zu küssen, das ihm gefiele. Vergiss nicht, mir über diesen jemand, den du ja nicht kennst, deine Herzensmeinung zu schreiben, aber tue es auf einem besonderen Blatte. Postskriptum. Ich lasse dies sogleich abgehen und habe keine Zeit, dir heute ausführlich zu schreiben. Zwischen heute und 14 Tagen erhältst du 150 Taler für beid. Du kannst es ihm als positiv ankündigen. Den Rest zahle ich zu Ende des Jahres oder auf Michaelis. Deinen Aufsatz erwarte ich mit Verlangen. Der Reinholdsche, den du in diesem Hefte finden wirst, soll sehr vortrefflich sein. Du wirst gegen Ende Mai einen Besuch von Bode erhalten, der dich ein paar Bouteillen Rheinwein kosten wird. Bode ist Verfasser des Buches »Mehr Noten als Text«, aber er will es verschwiegen halten. Seine masoniken Ideen werden dich nicht mehr interessieren und er selbst vielleicht auch nicht, aber da du doch allerlei von ihm reden hörst, so ist's gut, dass du ihn von Person kennst. Er verlangt Aufmerksamkeit, und den Damen will er auch nicht missfallen. Minna und Dorchen werden also etwas Übriges tun müssen. Er ist eine gute Posaune, die man doch immer gern schont. Eine politische Nachricht. Der König von Schweden selbst hat seinem Ambassadeur den bewussten Mordbrand aufgetragen. Die Nachricht habe ich von der Gräfin Bernsdorf, die hierin eine sehr gute Quelle ist. Adieu, Minna und Dorchen, grüße herzlich, dein Schiller.